Hallo und herzlich willkommen zur dritten Ausgabe des TV-Casts. Heute mit einer Begrüßung von mir. Ich bin Pia und bei mir ist der Tobi. Hallo Tobi. Hallo Pia. Heute wollen wir wieder über Promi Big Brother reden. Und da der Tobi nicht alles mitbekommen hat und nur, ich glaube, die letzte Dreiviertelstunde gesehen hat, werde ich anfangen. Und zwar mit dem, was man als praktisch kleinen Teaser gesehen hat auf die Sendung, wo Claudia in dem kleinen Kellerraum saß und der Meinung war, die Zuschauer wollen sie leiden sehen. Wo ich mir dachte, super, langsam hat doch Claudia das Konzept der Sendung verstanden. War es sogar noch langsamer als Hubert. Da muss ich dir direkt widersprechen. Ich glaube nicht, dass wir Claudia leiden sehen wollen. Nein, wir wollen sie sterben sehen. Sie soll im TV verrecken, die dumme Effenberg. Das ist das, was die Zuschauer wollen. Nee, das denke ich nicht. Ich meine, irgendwann muss sie ja nochmal für den Dschungel verwurstet werden, also. Nee, die geht nicht in den Dschungel. Ich finde, so manche haben da echt Dschungelpotenzial in dieser Runde. Ja, so Ronald Schill und, ich meine, der Wendler hat das ja alles schon hinter sich. Oder Aaron Troschke, die haben wirklich Dschungelpotenzial. Es ist schade, dass Sat.1 da schneller war. Ich habe einen anderen auf dem Zettel. Es ist aufgehoben, heißt ja nicht aufgeschoben. Oder andersherum, wie das Sprichwort heißt. Nee, ich sehe Hubert K. als möglichen Dschungelcamp-Kandidaten. Stell ihn dir mal vor, bei der Dschungelprüfung dann, und ich muss das jetzt essen? Nein, das möchte ich mir ehrlich zu sein nicht vorstellen, weil ich finde immer noch unverantwortlich, diesen Menschen ins Fernsehen zu lassen. Ich habe immer noch extremes Mitleid mit ihm. Und vor allem, wenn man sich Artikel durchliest, wo beschrieben wird, was er alles für Krankheiten hat, dass er Angst davor hat, seine eigene Zunge zu verschlucken und was auch immer da noch alles war. Also ich würde ihm wünschen, dass er ganz, ganz schnell nach Hause geht und sich in seinem Zimmer versteckt und nie wieder rauskommt und sich nie wieder ins Fernsehen traut. Dann wäre es aber nur halb so lustig. Ja, das mag vielleicht sein. Für mich ist es nicht gerade lustig. Zum Beispiel heute hat er ja auch angefangen zu singen. Der Songtext war ja ungefähr. Wir hatten Streit, unendlich viel Streit. Meistens zwischen Ella und mir. Und ja, den Rest habe ich gar nicht mehr mitschreiben können. Ich weiß nicht, ich fand es ein bisschen jetzt sehr verwirrt gewirkt. Das hat mir einfach nur leid getan. Ich möchte mich nicht über Menschen lustig machen, die für ihren Geisteszustand nichts können. Ja, aber man weiß ja gar nicht, ob das nur von der Krankheit jetzt kommt oder vielleicht ist es im wahren Leben auch so. Also, ich kenne auch Menschen, die keine Krankheit haben und so verpeilt sind. Ja, das kann natürlich sein. Ich meine, dieses Thema kommt in jeder Episode wieder und wieder und wieder. Und ich habe meine Meinung und du hast deine Meinung. Demnach könnten wir eigentlich auch weitergehen. Also, die ganze Episode hat ja damit angefangen, dass Claudia sich mal wieder selbst mitleidet hat. Ihr war zu kalt, sie hat sich geweigert zu duschen. Sie war der Meinung, dass 6 Tage ohne Duschen für sie vollkommen okay ist. Das kann ich mir auch vorstellen, dass es für sie okay ist. Wie es den anderen Leuten im Keller geht, das weiß ich nicht. Ich glaube nicht ganz so gut. Und außerdem bekommt sie auch noch Sodbrennen, wenn sie Kohlrabi auf leeren Magen isst. Armes Mädchen, also, ja, die arme Effenberg. Ja, die tut mir auch sehr, sehr, sehr leid. Eigentlich nicht. Aber wer mir ein bisschen leid tut, ist ja Ronald, weil der jetzt in den Keller muss. Worauf wir am Ende nochmal zu sprechen kommen. Aber ihm und Janina wurde ja eine, ja, ich weiß nicht, Romanze angedichtet eine von Liaison. Der Presse aus. Eine Liaison. So könnte man es auch nennen. Sie meinte ja, das ist alles nicht stimmt, das hätten sich ja alle nur ausgedacht und sie macht ihn platt, wenn er nach unten kommt. Darauf freue ich mich schon. Ob er mir da jetzt leid tut oder nicht, das weiß ich nicht. Ich glaube, mir tut nur der Rest im Keller leid. Also er, andersrum. Die Presse hat ja gesagt, dass Ronald Schill darauf bestanden hat, dass sie mit in den Container kommt. Also wird da schon irgendwas dran sein. Ich weiß nicht, ob die sonst zu Promi Big Brother geschafft hätte, aber sie passt schon gut in den Keller hinein. Also insbesondere in den Keller. Oh, möchte ich die eigentlich nett sein? Ja, ich glaube nur, sie wird einfach irgendjemanden erwürgen oder im Schlaf erstechen, wenn sie nicht bald nach oben kommt. Allein damit die oben mal ein bisschen unter ihr leiden müssen und die unten mal ein bisschen Freiheit haben und sich mal in Ruhe erholen können mit ihrem Haferschleim. Allein deswegen könnte sie ja mal ein, zwei Tage nach oben, aber. Das wird nicht passieren. Die sind nicht so blöd oben und sie nach von unten nach oben zu holen. Das machen die nicht. Die sind nicht dämlich. Und es zeigt sich immer mehr, dass alle auf ihren eigenen Vorteil bedacht sind, wie man heute in der Abstimmung gesehen hat. Ja, aber ich glaube, es gibt dann auch einige guten Menschen. Ich meine, Alexandra hat ja auch gemeint, man muss endlich mal Janina nach oben holen. Also ich glaube, sie hat schon relativ deutlich gemacht. Ich glaube, Paul zieht da auch mit ihr, weil er weiß auch, wie es da unten ist. Ich glaube, mit Hubert kann man das sowieso machen. Der weiß ja sowieso nicht, wer ist. Liz, ich glaube, die ist auch noch so ein Mensch, die tief in sich eine sehr, sehr gute Seele hat. Dann doch sagt, okay, lass das arme Mädchen mal nach oben. Und dann hat sie die Abstimmung eigentlich auch gewonnen. Und dann, nach zwei Tagen, bereuen sie es wieder. Ach, ich denke mal, der böse Zuschauer, wird das schon relativ schnell regeln. Also ich glaube, die landet auch relativ schnell wieder unten, aber allein, damit das mal ein bisschen entspannt wird, was man ja eigentlich nicht möchte, aber ich weiß, ich würde es denen unten mal gönnen, mal ein bisschen Frieden vor ihr zu haben. Mhm. Pia, was ist heute so alles noch passiert? Was noch passiert ist, ja, es war eigentlich recht ereignislos. Ich meine, Claudia hat sich beschwert, Janina hat rumgeschimpft. Oben wurde über Claudia und Stefan Effenberg diskutiert, wo sich Hubert als der große Experte dargestellt hat. Es war ein bisschen skurril, ich konnte nicht so ganz folgen, aber was soll's, dann hätten die auch ein Thema oben. Was ich ja auch wieder ein bisschen gefeiert habe, ist ja Aaron, der Claudia, als sie zurück in den Keller kam, mit den Worten und täglich grüßt das Murmeltier empfangen hat. Das ist gemein. Also, es ist lustig, aber in erster Linie ist es gemein. Wenn wir auch bei lustig sind, was heute überhaupt nicht lustig war, war mal wieder Cindy aus Marzahn. Also, ich habe ihr nicht mal richtig zugehört. Ich war in der Zwischenzeit auf Twitter und habe da auch entdeckt, dass Mickey Beisenherz ein bisschen zu Promi Big Brother getwittert hatte. Und wir hatten ja mitbekommen, dass Claudia meinte, sie wird ihre ganzen Facebook-Fans löschen. Und gesagt wurde, Claudia Effenberg verliert durch ihre Arroganz einen Haufen Fans. Worauf Mickey Beisenherz Kommentar war, wie viele Fehler passen eigentlich in einen Satz? Der ist gut. Nee, doch, der ist gut. Vor allem Fans. Also ich habe jetzt ja ihre Facebook-Seite geliked, habe ich ja gestern schon erzählt. Aus Angst, dass sie irgendwann gelöscht wird, dass ich dann vorher wenigstens dabei war. Und da hat heute der Manager von Claudia Effenberg dazu aufgerufen, doch bitte an ihre Kinder zu denken und keine bösen Sachen über sie auf die Facebook-Seite zu schreiben. Ja, die armen Kinder. Hm. Da weiß ich nicht, was schlimmer ist. Böse Kommentare auf Mamas Facebook-Seite oder Mama, die ganzen Kinder im Fernsehen haushoch blamiert. Also ich weiß schon, was von beiden schlimmer ist. Nee, also ich bin da immer noch am Überlegen. Ich finde, das ist so eine schwere Frage. Nein, aber genauso unlustig war eigentlich auch Jochen Schropp, der heute Plunder getragen hat für Hubert. Wenigstens ist mir gar nicht aufgefallen. Ist mir echt nicht aufgefallen. Ich glaube, das war sogar vor deiner Zeit, als du eingeschaltet hattest. Vor meiner Zeit? Ja, Erst Viertel vor elf konnte ich leider einschalten, da ich in einen komatösen Schlaf gefallen bin und plötzlich um Viertel vor elf aufgewacht bin. So könnte man es auch beschreiben. Ich glaube, das trifft es auch ganz gut. Ich habe gehört, du hast einen Peter-Artikel gefunden zum Hamster. Was ist denn mit dem Hamster los? Genau, die Überschrift von diesem Artikel. Ganz schockierend. Promi Big Brother 2014. Tierquälerei? Fragezeichen. Peter sorgt sich im Hamster Little Pro. Was ist passiert? Das ist jetzt so eine Spannungspause. Spannungspause. Damit sich alle schon darauf freuen, während ich hier noch die richtige Stelle suche. Memo für die Nachbearbeitung. Spannende Musik runterlegen. Der Hamster geriet ins Visier der Tierschutzorganisation PETA, die sich ernsthaft Sorgen um den kleinen Nager macht. Der Express berichtet, dass die Verantwortlichen für Promi-Bequerser scharfe Kritik von PETA serviert bekamen. Denn aufgrund der Sendung können ein falsches Bild von artgerechter Haltung für Hamster entstehen. Nein! Hamster gelten als besonders stressanfällig und reagieren sensibel auf Störungen. Sie sind zudem nachtaktiv, ja, nachtaktiv. Insbesondere bei den Dreharbeiten am Tag kann der Hamster wiederholt in seiner Ruhepause gestört werden, ja, und zur Aktivität gezwungen werden, was seiner natürlichen Lebensweise widerspricht. Oh mein Gott. Pia, wir müssen ihn befreien. Und ins Klo runterschwimmen, wie bei Findet Nemo. Dann kommen wir in die Oder Freiheit. Wir machen es so wie... Oder wir machen es, wie Ronald am Anfang vorgeschlagen hat, einfach grillen. Ja, das ist auch gut. Also, das Wetter ist zwar gerade ja nicht so schön, aber am Wochenende kommt zu mir in den Park und wir grillen den Hamster. Bist du dabei? Ja. Ja, dann können wir ihn auch gleich in den Keller schicken. Weil ich finde, so ein gegrillter Hamster ist immer noch besser als 3 Riegel Snickers. Jetzt wär's Zeit für einen Fritzelwitz oder Kampuschwitz, aber das lassen wir lieber. Keller. Egal. Weitermachen. Ich meine, es war doch so schön, ja, da haben die 6, ich wollte gerade schon Promis sagen, aber sagen wir einfach lieber Menschen, Menschen im Keller die Möglichkeit, keine Ahnung, 24 Gerichte, ja, beste Gerichte zu bekommen. Und an wem scheitert? Natürlich an Janina. Ich meine, man sieht zuerst den Wendler, danach sieht man Claudia, danach sieht man Aaron, ja? Danach sieht man Alex. Wie sie alle wunderschön diese Essen mit einer vollkommenen Leichtigkeit aufdecken. Und dann kommt Janina und verkackt das einfach. Die haben aber auch einen taktischen Fehler gemacht. Sie hätten sie einfach als Letzte dran nehmen müssen. Dann wäre die Chance daneben zu legen nicht so groß gewesen. Also, man weiß ja, an wem scheitern könnte. Und, tja, taktischer also, Fehler. Ich meine, das hätte man ja auch nicht voraussehen können, dass bei Janina vielleicht ein kleines Problem auftreten könnte. Das war ja auch die Überraschung des Abends. Oder, das war so wie bei 9 Live, die haben einfach die Lösung geändert. Das kann natürlich auch sein. Ja, ich glaube aber, Janina war heute nicht die einzige Dumme. Ich meine, setzt sich unser Max Mario Prinz von und zu whatever Schaumburg-Lippe hin und wählt ernsthaft Claudia. Er hat einfach Claudia gewählt. Jetzt war ja anonym. Das weiß ja keiner. Also außer wir natürlich, aber das wissen ja die im Haus nicht. Außer die haben den Maxdome-Stream für 15,99 €. Aber ich glaube nicht. Also ich denke mir, wir können uns einmal so ein bisschen in das Gehirn von Doktor, ja, Doktor Max Mario, whatever sein Name ist, reinversetzen. Und wir wissen einfach, dass Claudia, als das letzte Mal hochgevotet wurde, wieder runtergeschickt wurde. Ja, aber das ist doch intelligent. Das ist doch intelligent. Dann fängt in seinem Kopf anscheinend irgendetwas an, sich zu verbinden, was sagt, dann wählen wir sie einfach nochmal hoch, dann wird sie garantiert nicht nochmal runtergewählt. Du verstehst es falsch. Das ist doch total intelligent. Wenn sie die hochnehmen, dann wird sie wieder runtergewählt und die anderen 5 sind alle, beziehungsweise die anderen 6 sind alle verschont. Kannst du sicher sein, dass du in deinem Luxusleben bleibst? Das ist doch total intelligent. Das ist Egoismus. Das ist Egoismus. Das ist kühle Berechnung. Ich glaube, so weit denkt ihr nicht. Um ehrlich zu sein. Nee. Nee, da muss ich dich enttäuschen, nee. Aber er hat doch einen Doktor. Er ist Doktor. Also seine Magisterarbeit hatte nur 23 Seiten, inklusive Deckblatt und Inhaltsangabe und allem drum und dran, was nur in Österreich geht. Also in Deutschland würde man damit natürlich ausgelacht werden, aber es ist halt ein österreichischer Doktor. Ich meine, guck dir doch mal an, wie viele andere Menschen noch einen Doktor hatten und was mit denen passiert ist, also... Gutenberg, Schawan... Ja, zum Beispiel, also ich möchte jetzt nichts sagen, aber ein Doktortitel ist jetzt nicht unbedingt, ja, so das Anzeichen für Intelligenz oder alles, was damit zusammenhängt. Eigentlich schon. Es ist ja schon mal ein Indikator dafür. Selbst wenn du dich da reinschummelst, warst du schon mal klug genug, dich zum Doktor zu schummeln. Janina würde das nicht schaffen. Naja, außer sie könnte mit dem Typen schlafen auf einem... Was war es? Zuschneidetisch, der ihr diesen Doktortitel verleihen würde. Aber glaub mir, an der Uni, dafür müsstest du mit sehr vielen Leuten schlafen. Ich kenne mich da aus. Ich glaube, das wäre für sie auch kein Problem. Ich meine, irgendwas musste ja auch mit dem Schill laufen, dann lief da noch was mit Dieter Bohlen und vermutlich noch 100 anderen, von denen wir gar nichts wissen. Doppelkurs mit Mia Magma in Doktoren schlafen. Ich meine, guck mal, sogar Ela Tass, ja, sogar die studiert Jura, ja. Aber bei der Und ich glaube meine, ich da auch, dass sie kann. nicht so dumm ist. Bei der glaube ich auch nicht, dass sie dumm ist. Die ist einfach nur Naivchen. Ja, aber ob das so gut ist, um später mal Anwalt oder Richter zu werden, ich weiß es nicht. Ich bezweifle es, um ehrlich zu sein. Also ich kenne noch mehr Deppen, die Jura studieren und viele von denen, das kommt noch mit dem Alter. Also bis ihr mit Jura fertig ist, dauert das dann ja noch 7 Jahre und bis dahin findet man dann auch Reife bestimmt bei ihr. Oder sie landet in irgendeiner RTL-Sendung und hat es nicht nötig. Wer weiß. Ich meine, beim Bachelor war sie schon. Das Einzige, was ihr noch übrig bleibt, ist das perfekte Dinner, die Kocharena oder halt der Dschungel. Aaron Troschke hat ja gesagt, er hat Angebote dafür bekommen, aber sie abgelehnt, weil er nicht kochen kann. Also, den Wendler hat das ja auch nicht abgehalten, der sich dann einen Profikoch nach Hause bestellt und das dann allen Ernstes verkauft hat, als wenn er das selbst gekocht hätte. Blöderweise waren da noch Kameras bei, die das widerlegt haben. Hätte er auch machen können. Naja, ich meine, wenigstens hat der Wendler noch so eine gewisse Grundehrlichkeit, ja, was man von den anderen in diesem Keller nicht sagen kann. Echt, glaubst du? Glaubst du, ich denke, ich hätte eigentlich den Wendler für den miesesten, berechnetsten Typen überhaupt einfach, der nur auf den eigenen Vorteil, eigene Publicity und allen Scheiß und nur an sich selber denkt. So hab ich den Wendler. Ja, aber dabei ist er ehrlich. Ich meine, bei ihm weiß man das, ja. Bei ihm erwartet man das. Bei ihm geht man von Anfang an davon aus, dass er so ist. Und Ja, aber das die ist ja kein anderen, ich meine zum Freibrief. Beispiel, guck dir mal Claudia an, ja. Sie ist nach oben gegangen und hat gemeint, ja, also die da unten, ja, die wollen ja eigentlich gar nicht hoch. Die finden das ja ganz toll. Es gibt da Mädels, die sprechen da voll aus dem Herzen. Und als sie runterkam, hat sie denen unten erzählt, ich habe denen allen gesagt, wie schlecht es euch geht und dass ihr euch unbedingt hochholen sollen. Also ich glaube, sowas wird der Wendler nicht machen. Doch, das wird er tun. Sicher. Bin ich mir sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr sicher. Aber es gab ja heute auch noch jemand anderen, der überraschenderweise ehrlich war. Und zwar Cindy aus Marzahn. Sie hat endlich das Problem erkannt, ja? Denn sie sagte, ich sehe alles und das Schlimme ist, ich sag auch alles. Aber dann hat ja der Ton zum Glück uns geholfen und ihren einen Tonaussetzer verpasst, was sehr angenehm war. Also, wenn jetzt nur noch ein Bildaussetzer gewesen wäre, wäre es perfekt gewesen. Genau, das habe ich mir auch gedacht. Also, ich weiß, ich finde sie einfach vollkommen unnötig, aber. Nö, das ist sie ja auch. Also, dass sie versucht hat, so ein Sidekick zu sein, aber das funktioniert halt nicht, weil sie einfach starr auf dem Teleprompter starrt und einfach die Witze abliest. Ja, der Mario Max Schaumburg zur Lippe, der springt gleich von der Wippe. Ja, so funktioniert es und das ist halt nicht wirklich lustig. Ich muss aber sagen, das wäre jetzt um einiges lustiger als das, was Cindy aus Marzahn sonst immer vollbringt. Und das ist traurig. Ja, du hast recht. Was ist denn sonst noch passiert, Pia? Sonst ist eigentlich nicht viel passiert. Ich meine, Claudia hat sich beschwert, Janina hat sich beschwert, Hubert war verpeilt, das, was man eigentlich von allen erwartet, weswegen sie auch da drin sind. Machen wir doch mal die Prognose, wer ist denn noch am sympathischsten im Promi-Knast? Das ist ziemlich Stille. schwer, weil die eigentlich mir alle unsympathischer werden. Der Einzige, der, beziehungsweise die Einzigen, die noch so eine gewisse Grundsympathie, was auch immer haben, sind Paul Janke und Aaron, wie Troschke auch immer, genau. und Alexandra Dietz. Einfach auch deswegen, also Rietz. abgesehen von Paul, einfach die beiden einfach gar nicht in Erscheinung treten. Die tauchen ja kaum in der Sendung auf. Genauso wie Liz Bafo, Ja, Bafö. stimmt. Die Lindenstraße-Tussi. Mary aus der Lindenstraße. Ich habe jetzt schon gelesen, dass der neue Wer ist Tanja jetzt Wer ist Liz ist. Also nicht nur Alexandra ist Tanja Schumann, auch Liz ist Tanja Schumann. Ja, aber es kann nur eine sein. Es kann nur eine, also in den nächsten Wochen werden wir, nächsten Wochen, in den nächsten Tagen werden wir sehen, wer die wahre Tanja Schumann ist. Also ich finde, Liz ist eigentlich mehr Tanja Schumann, weil ich meine, Alexandra wurde wenigstens mal nach oben geholt, hat dadurch ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen, hat für Janina immer die Zigaretten gedreht, also ich glaube, dass Liz doch die besseren Chancen. Gut. Wenn du das so sagst, dann denke ich mal, war's das für heute. Und wir hören uns morgen wieder. Genau. Also dann, genießt die Outro-Musik. Wir haben ein Outro. Wir haben jetzt auch ein Outro. Warte, ich tue es mal eben rein. Klick. Yay. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen. Bis morgen. Tschüssi.